kommen keine Knospen dran, weil die kein Licht kriegen da unten. Also soll das halbiert werden am besten? Ja, die großen Blätter ein bisschen aussortieren. Manfred Decker und Bettina Wagner stehen im Kölner Stadtteil Sülz an einer großen Straßenkreuzung vor einem Beet und fachsimpeln über einen Blumenstock. Seit 15 Jahren schon hegt und pflegt der Automechaniker zwischen Gehweg und Bordsteinkante Blumen. Mittlerweile haben auch andere Anwohner Gefallen daran gefunden. Direkt gegenüber und an der nächsten Straßenecke sind weitere Beete angelegt. Das von Manfred Decker ist mit kleinen weißen Steinchen ordentlich abgegrenzt. Gelb, rot, violett und rosa blühen die Bachnelken, Röschen und Stiefmütterchen. An einem Strauch hängen kleine Paprika, dazwischen nisten kleine Entenfigürchen aus Ton. Früher sah das anders aus. Da waren nur so Gestrüpp auf diesen Beeten, wie jetzt, ne? Mit fürchterlichen Dornen dran und alles Gras und Brennnesseln und was weiß ich alles. Ne? Und das ging mir so auf den Keks. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu machen. Ne? Vorher war es ja eine Hundewiese. Mittlerweile gibt es viele Nachahmer. Das Kölner Grünflächenamt hat rund 470 Baumpatenschaften registriert. Das heißt, Bürger kümmern sich um einen Baum im öffentlichen Raum und legen um den Stamm herum oft noch ein Blumenbeet an. Für den Leiter des Amtes, Michael Eppenich, zeichnet sich hier seit einigen Jahren ein Trend ab. Das hat doch weitgehend damit zu tun, dass die Städte kein Geld haben, um aufwendige Pflege von Wechselbepflanzungen vorzunehmen oder Blumen- oder Rosenrabatten. Also früher gab es schon mehr solcher Flächen als heute. Und das ist weitgehend zurückgefahren worden, mangels Geld. Die Bürger sorgen also selbst für ein schönes Straßenbild. Doch was schön ist und was nicht, darüber lässt sich auch hier streiten. Und was dem einen gefällt, muss noch lange nicht in die Umgebung passen. Das Kölner Grünflächenamt freut sich zwar über das Engagement der Bürger, hat aber dennoch ein wachendes Auge auf das, was da so eingepflanzt wird. Es muss natürlich doch in gewisser Weise zum Straßenraum passen. Wir lassen da sehr großen Freiraum, wenn sich jemand engagieren will. Aber ich sag mal, wenn es in so eine Gartenzwerg-Idylle enden sollte, dann wäre uns das also sicher nicht so recht. Damit das nicht passieren kann, bieten Fachleute des Grünflächenamtes Unterstützung an. Sie beraten die Freizeitgärtner, welche Blumen- und Pflanzenarten sich für Beete am Straßenrand am besten eignen und tauschen manchmal auch die Erde aus, bevor die Anwohner loslegen. Doch sorgen sich die engagierten Bürger nicht, ihr liebevoll angelegtes Beet könnte von Randalierern kaputtgetrampelt werden? Bettina Wagner und Manfred Decker haben in 15 Jahren kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Ganz am Anfang, da hatten sie mir an anderen Mauern dann eben die Stiefmütter schon irgendwo auf ein Auto geschmissen und so. Aber nach ganz wenig mal. Nee, also hier gar nicht, nein. Also was sie mal reinstellen, ist eine Flasche Bier, weil sie denken wahrscheinlich, sie würden das Leergut hier abgeben können, aber das ist dann sonntags. Sollte ein Beet allerdings tatsächlich einmal aussehen wie Kraut und Rüben, weil sich niemand mehr darum kümmert, tritt das Grünflächenamt wieder auf den Plan. Die Stelle wird eingeebnet. Dass das an dieser Straßenkreuzung in Sülz passieren wird, kann sich Manfred Decker allerdings nicht vorstellen. Er hat hier eine Lebensaufgabe gefunden. Heute denke ich manchmal, ich hätte meinen Beruf verpasst, wäre besser Gärtner geworden.